Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche, begrüße alle, die vielleicht auch eine kleine Reise gemacht haben und jetzt wieder hier unter uns sind und diese Sendung sehen und hören. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr heute Nacht mit mir reden wollt, dann könnt ihr das machen. Hier ist unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt das jetzt gleich machen. Daniel! Ja? Es brummt, aber du bist da. Ja, gerade ist mein Telefon, da ist nicht so ganz doof. Du bist 18 Jahre alt. Ja, ich habe ein ziemlich großes Problem. Mhm. Was heißt ziemlich groß? Für mich ist es vielleicht ziemlich groß. Mhm. Meine Freundin hat heute mit mir Schluss gemacht. Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Ja. Das ist ja in dem Sinne noch nicht so berauschend. Nicht so richtig viel, nee. Aber der Problem ist, sie hat Schluss gemacht, weil der Ex-Freund von ihr, der hat uns über ein halbes Jahr, hat er uns nur bedroht mit irgendwelchen Leuten am Hals setzen. Mit Verprügeln und allem möglichen Scheiß. Wie mit Verprügeln? Hat er dich verprügelt? Nein, er wollte. Er hat uns Drohungen geschickt vom Wegen, ich schick dir den und den auf den Hals, ich schick dir den auf den Hals. Also der wollte uns nur Leute auf den Hals schicken. Mhm. Bei meiner Freundin standen an der Schule schon Leute und haben aufgewartet und geguckt. Und mir wurde gedroht, wir konnten nicht mehr weggehen, nicht mehr in die Stadt gehen, gar nichts mehr. Und das hat deine Freundin jetzt so mürbe gemacht, dass sie gesagt hat, ich trenne mich von Daniel. Sie hat mir ganz klipp und laut gesagt, sie liebt mich noch. Mhm. Aber sagt sie, ich habe Angst um dich, dass du einen in die Fresse kriegst, auf Deutsch gesagt. Geht sie denn wieder zu ihm zurück? Nein, auf gar keinen Fall. Was heißt, ja. Ich habe heute Nachmittag, also spät Nachmittag nochmal mit den Eltern gesprochen, die haben mich angerufen. Mhm. Die haben auch gesagt, sie wissen nicht, was mit ihr los ist. Sie liegt in ihr Zimmer, ist am Weinen und am Weinen. Bloß, sie hat Angst um mich, weil ich bin ein ruhiger Typ eigentlich. Aber sie wollte nicht, dass ich ihren auf Schnauze kriege, deswegen mache ich mit mir Schluss. Und ich sitze hier zu Hause jetzt alleine, ich gehe kaputt dran. Ich habe keinen zum Reden, ich gehe kaputt dran. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hat sie mit ihr Schluss gemacht. Wie erfährt denn das dieser Ex-Freund überhaupt? Ja, also das sind durch die Freundinnen und Freunde von ihr. Die hängen da alle ein bei uns hier in Essen. Ich komme aus Essen. Mhm. In so einem Kreis zusammen, so eine Clique ist das so. Also Eishalle mir oben, in der Eishalle-Ecke so. Und da hängen die alle zusammen und da kommt das. Da spricht sich das ruckzuck ist das schnell drauf. Und das ist doch derjenige, was der will. Der lacht sich doch jetzt eins im Fäustchen, weil jetzt, wenn er rauskommt, hat sie Schluss gemacht hat. Mhm. Kennst du den näher? Ja, ich habe mit denen auch schon oft gesprochen. Also ich muss sagen, ich habe früher auf Kirmes ausgeholfen und dadurch habe ich ihn auch kennengelernt vor einem halben Jahr. Mhm. Und da bin ich ihn auch gesprochen. Mhm. Und da war nichts mehr. Sie hat ihn nicht mehr geliebt, gar nichts mehr. Wie lange waren die zusammen? Die waren über ein Jahr zusammen. Über ein Jahr. Und sie wollte eben nicht mehr. Weil er nur am Terrorisieren war und alles. Und jetzt ist er völlig durchgedreht. Mhm. Die eigenen Eltern haben zu der Eltern von meiner Ex-Freundin gesagt, wir können da nichts mehr machen, rufen Sie die Polizei, machen Sie eine Anzeige, wir können nichts dagegen machen. Aber es ist ja bisher noch nichts, Gott sei Dank, nichts passiert. Ne? Noch nicht, ja, aber nicht, wir haben, wie gesagt, wir haben auf viel verzichten müssen. Wir konnten nicht mehr in der Stadt gehen, wir konnten nicht mehr in der Disco gehen, wir konnten nicht im Kino. Jetzt hat deine Freundin hat dich jetzt verlassen aus Sorge um dich. Ja. Wie hast du denn, als sie das so begründet hat, wie hast du denn darauf reagiert? Ich habe erstmal gesagt, das hört sich zwar lustig an, ich habe erstmal gesagt, Dankeschön, sage ich, aber ich schaffe das schon alleine. Ich sage, ich habe auch Kollegen, auch wenn du das vielleicht nicht vorstellen kannst, die können auch, wenn das wirklich hart auf hart kommt, weil ich das nicht hoffen will. Mhm. Aber sage ich, ich will mit dir noch eine Beziehung aufgehen und dann war sie wieder rum am Weinen und das und dies und da war nur Theater. Also erst einmal ist ja, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr schön und das mildert auch den Schmerz, sollte ihn zumindest mildern, dass du davon ausgehen kannst, dass deine Freundin dich noch liebt und das ist jetzt einfach eine völlig verwickelte und bescheuerte Situation ist, in die ihr da eingeraten seid. Ja. Aber sie liebt dich. Ja, ja, das sagt sie auch noch, das sagen die Eltern mir auch noch. So, jetzt bist du aber am Zug, Daniel. Du musst jetzt etwas zu ihr auch sagen und die Linie auch vorgeben, wie es weitergehen soll. Du musst letztendlich jetzt auch zu ihr sagen, pass auf, so und so, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich werde das und das unternehmen, aber wir lassen uns nicht auseinanderdividieren von dem. Du brauchst jetzt nicht auf mich Rücksicht zu nehmen. Ich pass auf mich selbst schon auf. Ich will mit dir zusammen sein und unsere Liebe ist halt die Grundlage jetzt für alles, was wir machen. Na, bloß ich gehe heute Nacht düster, ich kann nicht schlafen, ich sitze, ich laufe, ich bin am Heulen die ganze Zeit, ich gehe kaputt daran. Also na gut, so schnell gehst du ja nicht kaputt und es muss auch heute, es muss auch heute Nacht nicht gleich alles jetzt wieder eingerenkt werden. Aber jetzt sieh mal zu, dass die Nacht erstmal rüber vorbeigeht und dann geh morgen mal dahin, red mit deiner Freundin, red mit den Eltern, red mit deinen Eltern und überleg mal gemeinsam, was zu tun ist. Deshalb könnt ihr ja nur keine Liebesbeziehung, keine Liebe kaputt gehen lassen. Ja, vor allen Dingen war das ja auch mal bei mir seit langem mal wieder was Ernstes. Vor allen Dingen hat mir Klamotten geholt, die hat mir nur gekauft. Die hat dir Klamotten gekauft? Ja, alles mit, nicht Klamotten so, ich meine in dem Sinne, ich meine Ketten und Ringe und... Achso, sie hat dich beschenkt. Ja, alle möglichen Sachen beschenkt mit. Und da war wirklich was Ernstes und das soll so nicht kaputt gehen, auf keinen Fall. Eben, und das kannst du jetzt auch ein bisschen mit in der Hand haben, Daniel. Dieser Typ, ist das denn... Ist der so bekannt für Gewalttätigkeiten? Schreckt der für mich zurück? Der ist im Moment, also vorher war er so und so schon. Mhm. Und jetzt im Moment ist er ganz durchgeknallt. Mhm. Ich sag dir mal ganz in Deutsch, sag ich dir mal, der schnappt sich im Moment die Mädchen, geht mit der in die Kiste und dann lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Mhm. Also der ist halt im Moment voll den Hass dagegen und ist nur Amok am Laufen bei uns. Ja, das war so. Ist er so alt wie du? Nee, der ist 22. 22. Mhm. Und der ist aber wirklich so am Durchdrehen, der hat. Die eigenen Eltern, der wohnt noch zu Hause, die haben den nicht mehr im Griff. Mhm. Die kommen nicht mehr klar mit denen. Mhm. Ja, zur Not muss man dann die Polizei einschalten, zumindest damit drohen und auf jeden Fall irgendetwas unternehmen, etwas dagegen setzen, nicht jetzt zurückgehen. Ihr werdet ja jetzt defensiv. Genau das ist ja das, was der will. Ja, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Aber sagst du, dann passiert dir wenigstens nichts dafür. Also sag ich, aber ich schaffe das schon. Mhm. Ich komme damit schon klar. Mhm. Ich habe auch ein paar Kollegen, wenn das wirklich hart auf hart kommt. Jetzt schlaf erstmal. Da geht jetzt nichts verloren, deine Freundin liebt dich, das ist die Hauptsache. Und morgen fährst du zu ihr oder ruf an vorher, verabredet euch und überlegt, wie ihr das jetzt neu strickt, das Ganze. Ja, mach ich. Ja? Und ich möchte auch nochmal deine Reaktion Danke sagen. Mhm. Und auch noch mal ganz speziell an den Jan. Ja. Mit dem ich auch ganz offiziell geredet habe vorhin und ja, das fand ich super, dass ihr mich noch reingenommen habt, weil ich sonst musste rauslassen. Ja. Also ich glaube, es wird schon werden und ich wünsche dir wirklich viel Glück, dir und deiner Freundin und dass ihr diesen Typ in die Schranken weist. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, wenn ich darf, dass ich meine Freundin liebe, meine Ex-Freundin, die Simone. Guckt sie auch zu jetzt. Ich hoffe, das wäre schön. Also, hallo Simone. Dass man ein bisschen was zum Nachdenken kriegt. Da hast du einen netten Typ, den lassen wir nicht so laufen. Dankeschön. Tschüss Daniel. Jo, tschüss. Dumme. Tschüss. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute Nacht kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Also was brennt euch auf den Nägeln? Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema plötzlich verschwunden. Ernstes Thema. Gibt es Menschen in eurem Umfeld, vielleicht sogar in eurem ganz engen Kreis, vielleicht einen Partner sogar, der von heute auf morgen oder von einer Stunde auf die andere Stunde verschwunden ist und niemals wiedergekehrt ist und ihr vielleicht auch mit Hilfe der Polizei alles Mögliche schon unternommen habt und dieser Mensch ist nicht auffindbar. Wenn ihr mir das morgen erzählen wollt, könnt ihr gerne machen. Vielleicht könnt ihr es auch verbinden mit einem Aufruf an diese Person. Vielleicht besteht die Möglichkeit ja, dass wir die verschwundene Person, sofern sie freiwillig verschwunden ist, hier über Fernsehen und Radio erreichen können. So, jetzt geht es weiter mit Georg, 36 Jahre alt. Hallo Georg. Ja, hallo Domian, grüß dich. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wer hat schon das Glück, wie ich, bezahlt zu werden in der Arbeit und mit dir noch darüber und dabei noch zu sprechen? Bezahlt zu werden in der Arbeit? Ja, mit dir zu sprechen als solch. Also auf Deutsch, ich bin auf der Arbeit und ich telefoniere mit dir. Ah. Gut, das war das Positive, das Negative. Ich habe auch ein Problem. Mein Problem ist, ich bin zu dünn. Du bist zu dünn. Ich bin zu dünn. Jetzt müssen wir die Maße mal haben. Gut, also ist klar. Ich bin 1,72 und wiege 45 Kilo. Das heißt 1,75? 1,72. 72. Und wiege 45 Kilo und habe damit ernsthaft Schwierigkeiten umzugehen. Das ist natürlich wirklich wenig. Ist wenig, richtig. Und mein Arzt sagt eben, das ist so 7 Kilo unter der Schallgrenze, macht dann diese plus 100 und so weiter. Problem ist, dass die Leute also wirklich stehen bleiben auf der Straße, sich umdrehen oder manchmal auch ein paar boshafte Bemerkungen. Zum Beispiel? Ja, Skelett oder... Ist doch mal was oder... Warum bist du denn so dünn? Du, ich habe mich ins Krankenhaus vor 6 Monaten mal legen lassen zur totalen Kontrolle. Habe mich also richtig schinden lassen. Das heißt, es schinden wirklich diese Magenspiegelung, Darmspiegelung. Und habe dann auch so eine Risikountersuchung gemacht, also mir das Rückenmark Rückenmarksfunktion, weil ich wirklich wissen wollte, ob ich irgendwas habe und so weiter. Und ich bin wirklich entlassen worden mit den Worten, sie sind topfit. Natürlich habe ich meinen Schnupfen oder so, verstehst du, wie ich meine? Gut. 36 Jahre, wie lange bist du schon so dünn? Ja, ich bin schon immer dünn gewesen. Ja, aber so dünn, es ist einfach so, dass ich das Kilo nicht verändert habe. Aber ich sehe ausgezehrter aus. Man wird ja älter und dadurch verändert sich auch. Also das heißt, das kommt von der Pubertät her, da warst du immer ein Strich in der Landschaft. Richtig, ich war schon immer ein Strich in der Landschaft. Isst du denn? Ohne Ende, ich habe gerade Gummibärchen noch im Mund. So. Ohne Ende. Also auch was Ordentliches, außer Gummibärchen. Also richtig, Frühstück, Mittag, wenn ich dann von der Nachtschicht nach Hause komme. Schönes Steak ab und zu. Ja, abends auch noch ein schönes Steak. Alles, Fritten, Pommes, ja, Rot-Weiß. Mit Ketchup, mit Mayonnaise, alles drauf. Alles da. Mein Problem ist wirklich, dass ich also jetzt ernsthaft damit nicht mehr klarkomme, weil man wird ja älter und jetzt so wird das schwieriger auch mit den Beziehungen, sag ich mal. Ich habe jetzt schon lange keine mehr und kannst dir vorstellen, dass ja, und wenn ich dann ausgehe, dann kriege ich eben nette Gespräche, kriege ich noch ab. Weil die Leute wahrscheinlich alle denken, entweder der ist magersüchtig oder der ist schwer krank. Ne? Ja, genau, schwer krank vor allen Dingen. Also auch dieses HIV, das höre ich immer öfters. Man lässt sich mal untersuchen und so weiter. Du bist schwul? Ich bin schwul, ja. Und aber wenn du dann so dünn in die Schwulenszene gehst... Ist nicht von Vorteil. Denken die Leute das natürlich. Ist nicht von Vorteil, glaub mir. Sag mal, wenn du im Krankenhaus warst und die haben dich so durchgecheckt, nun gibt es doch, ich weiß nicht, ob du da dann an der richtigen Adresse warst. Versuch doch mal Kontakt aufzunehmen mit Ernährungsfachleuten. Habe ich gemacht? Hast du? Habe ich mit mehreren gemacht. Es gibt doch diverse Aufbauprogramme. Genau, habe ich alles hinter mir. Wenn du glaubst, ich esse am Tag, da würde jetzt jeder wirklich krass werden. Nein, ich esse am Tag 6 bis 10 Anabolika, bekomme morgens diese Megakrisit, das sind so die Fläschchen, ja, diese mit 500 Milliliter, da sind glaube ich 1000 Kalorien drin in einer Flasche. Die schlucke ich 2-mal am Tag. Plus meine zusätzliche volle Kost, die ich auch noch esse. Und das nutzt alles nichts? Nichts, kein Gramm drauf. Das Problem ist, also ernsthaft... Dann bin ich jetzt auch ganz ratlos. Irgendwie. Ja, es gibt auch keine... Das Problem ist, dass ich wirklich, wenn ich... Dann habe ich versucht über Krankenkasse, Psychiater, ne? So dieser Psychiater, ich wollte, dass von der Krankenkasse, dass die bezahlen Schönheitsoperationen und mir Silikon in den Wangen einflechten, also einfüllen. Weil es so krass ist, glaub mir, du siehst mich nicht, du kannst das nicht beurteilen, aber ich leide richtig darunter. Ja, aber es sind aber wahrscheinlich nicht nur die Wangen, es ist wahrscheinlich auch der Körper. Nein, der Körper geht. Der Körper geht. Das hat sich bei mir scheinbar alles ins Gesicht verlagert. Das heißt, es gucken mal die Augen raus, die Nase und die Wangenknochen. Und der Rest ist eingefallen. Aber wenn du nur 45 Kilo wiegst, ist der Körper auch sehr... Ja, natürlich wird er nicht, du kannst dir vorstellen, der wird natürlich jetzt nicht. Aber der Körper ist okay, ich bin damit noch zufrieden, kann ich auch gut verkleiden. Verstehst du? Den kann ich gut verstecken, tranchieren, egal was, kann ich machen. So, die Krankenkassen wollen das nicht bezahlen? Nee, die Krankenkasse ist das Allerbeste. Krankenkasse habe ich auch noch gefunden, die würde auch noch sagen. Das Problem ist, dass Psychiater sagt, ich hätte narzisstische Störungen. Ich gehe mit mir selbst nicht klar. Das Haus ist morsch, so nach dem Motto. Also, ich finde natürlich erstmal eine ganz, ganz wichtige Information, nachdem du dich hast durchchecken lassen, dass du wirklich gesund ist schön, bist. Ist wunderbar. Ist für dich ja auch ein gutes Gefühl. Natürlich, aber glaub mir, wenn du ausgehst, du hast ein Problem, du gehst in eine Sauna, du kriegst keinen ab. Du meinst immer, du bist protestisch oder so, du kriegst Minderwertigkeitskomplexe. Gut, aber was den Körper anbelangt, scheint es ja wirklich kein Gegenmittel zu geben. Das ist nicht richtig. Ich frage mich wirklich, was kriegen HIV-Patienten an Mitteln, im wahrsten Sinn des Wortes, dass sie nicht so schlank sind. Hast du davon je gehört? Nein, das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht. Oder überhaupt Patienten, die Krebs haben, die müssen auch irgendwas bekommen. Bist du sicher, dass du dich genügend ausführlich informiert hast bei Ernährungsberatung? Ja, ernsthaft. Ja, ausführlich. Ja. Dann müsstest du diese Frage aber auch beantworten können. Ja, haben die. Die haben auch keine Idee. Nee, dann müsstest du diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, die müsstest du dann beantworten können, wenn du bei den richtigen Leuten warst. Ja, ich war bei den richtigen. Also ich war bei 2 Öko, die heißen Öpokretrophologen oder sowas. Öpokretrophologen, bei diesen war ich. Also ausgereifte Ernährungswissenschaftler. Ja, aber die wissen, um es zum dritten Mal zu sagen, die hätten dir diese Frage beantworten können, wenn du sie ihnen gefragt hättest. Also ja, die haben nur gesagt, sie wissen im Augenblick nichts, in diesem derzeitigen Stadium. Wissen sie nicht, mir zu helfen. Ja. Meinst du, ich muss mein Ego aufbauen? Einfach mehr? Bitte? Muss ich mein Ego mehr aufbauen? Ja, ich meine, wenn du wirklich so an die Grenzen dessen gestoßen bist, was möglich ist, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das über die Psyche zu machen. Also rein über die Psyche mehr Selbstbewusstsein aufbauen. Es geht ja nicht anders. Du hast alles ausgereizt. Richtig. So, dann bleibt die Alternative, sich zurückziehen und jammern, aber das so wirkst du ja auch nicht. Nee, das ist Horror. Also musst du da offensiv mit umgehen. Und was die Operation im Gesicht betrifft, Wenn du das unbedingt machen willst und wenn dir das wirklich eine psychische, wirklich eine Erleichterung, eine seelische Erleichterung ist, dann spar auf eine Operation. Also würdest du es tun, wenn du wirklich auch so leiden würdest? Wenn man wirklich darunter leidet, wenn alle anderen Dinge abgeklärt sind, finde ich, dass die plastische Chirurgie durchaus ihre sinnvollen Seiten hat. Ja. Du musst gute Leute finden, du musst dich gut beraten lassen, das darf man nicht ad hoc machen, aber das machst du ja, glaube ich, sowieso. Nee, ich befasse mich schon lange damit. Ja. Aber das andere ist eine psychologische Sache, Georg. Alles klar. Aber du bist gesund, das alles ist fest. Ich bin ja froh drum, du. Also das ist nicht mein Problem. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Schönen Morgen noch. Ciao. Ja, ciao. Jetzt haben wir den Gerd dran. Und der Gerd ist wie alt? Peer ist dran. Hallo. Hallo, Peer. Ja, Peer. Ja, hallo. Ja, du bist 32 Jahre alt. Genau. Dein Thema. Mein Thema ist, dass ich seit einem halben Jahr hustensaftabhängig bin. Hustensaftabhängig? Genau. Also ich habe irgendwann mal eine Grippe gehabt. Irgendwie konnte ich nachts nicht schlafen, habe dann Hustensaft verschrieben bekommen, der den Husten stillt, und komme seitdem von dem Zeug nicht runter. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, da ist als Cortein drin, was wohl irgendwie so molekularisch, strukturmäßig mit Heroin und diesen ganzen Opiaten zusammenhängt. Und schaffe nicht davon loszukommen. Also wie viel Hustensaft trinkst du? Also so eine Flasche alle 3 Tage. Wie groß ist so eine Flasche? Wie viel passt da rein? 30 Milliliter. Und wie nimmst du das? So löffelweise oder so Pinchen? Nein, ich nehme einfach einen Hub. Also einen so einen aus der Flasche. Schluck. Was für eine Wirkung hat das denn auf dein Nervensystem, auf deinen Körper, wenn du dann sowas runtergeschluckt hast? Na, der Punkt ist einfach, dass es am Anfang, also als ich es genommen habe, irgendwie sehr beruhigend war, ich konnte schlafen und so weiter. Und jetzt ist einfach nur der Punkt erreicht, dass ich sage, ich nehme es, um halt keine Schweißausbrüche, Zittern und so weiter zu bekommen. Also hast du die klassischen Entzugserscheinungen? Genau, genau. Wie wirklich bei einer ernstzunehmenden Droge? Genau. Und kann man das einfach so kaufen oder lässt du das aufschreiben? Ich lasse mir das aufschreiben, beziehungsweise es gibt dann halt so ein paar Leute, die ich kenne im Krankenhaus, wo ich dann halt meine Tricks anwende. Lässt dir besorgen. Genau. Ja, man kann sich ja irgendwie alles besorgen, wenn man die entsprechenden Kanäle hat. Und der Punkt ist einfach, also ich habe jetzt... Hast du mal zusammengerechnet, wie viel Liter du jetzt schon konsumiert hast in der Zeit? Nee, habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, dass ich mich... Also ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Freunde. Was machst du für einen Beruf? Wir sind Kollegen. Wir sind Kollegen? Ja, wir sind Kollegen. Aha, du arbeitest bei einem Rundfunksender. Genau. Und der Punkt ist einfach, dass ich mich dadurch immer wieder völlig runterreißen lasse und mich halt wirklich schlecht fühle, dass ich es nicht schaffe. Also ich bin halt mit einem Arzt auch im Gespräch und der meinte halt, na okay, das ist so ein Nebenthema, das sind ganz andere Sachen bei Ihnen. Wichtig, die geklärt werden müssten und so weiter. Sie kommen da schon runter und wir reduzieren das jetzt. Und ich merke halt, dass ich dann in Stresssituationen zwar reduziere und in Stresssituationen dann aber trotzdem sofort wieder sage, ach komm, jetzt gib mir einen Hub. So nach dem Motto, dann bin ich mit dem ganzen Scheiß halt nicht alleine. Sagst du mir nochmal, wann genau das angefangen hat? Zeitlich? Ja, ungefähr vor einem halben Jahr. Ungefähr vor einem halben Jahr. Es liegt ja nahe eigentlich, dass dieses jetzt genauso zu behandeln ist, wirklich wie eine Drogenabhängigkeit, ne? Ja. Eigentlich. Ja. Deshalb, Der Punkt ist einfach nur, dass ich es mir einfach nicht leisten kann, jetzt ins Krankenhaus zu gehen und sagen, ich mache den Entzug durch. Ich muss das während meines Jobs schaffen, sonst bin ich meinen Job los. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Ärzte, ich vermute mal die wenigsten, sich damit auskennen. Vermutlich auch nicht richtig der Arzt, mit dem du da geredet hast. Deswegen ist jetzt meine spontane Idee, am ehesten eine vernünftige Beratung müsstest du eigentlich bei Drogenfachleuten bekommen. In einer Drogenberatungsstelle. mit einem, vielleicht sogar Mediziner, der in einer Drogenberatungsstelle arbeitet. Ja. Vielleicht ist es gar nicht mal mit einem stationären Aufenthalt verbunden, denn so tief hängst du ja vielleicht noch nicht drin, ich kann es nicht beurteilen. Mhm. So denke ich, wäre das die vernünftigste Anlaufstelle, eine Drogenberatungsstelle in deiner Umgebung aufzusuchen und einfach mit denen mal darüber zu reden. Und wenn die dir nicht direkt helfen können, wenn die mit Sicherheit wissen, wer sich mit so etwas auskennt. Ja. Es gibt ja allerlei Abhängigkeiten von Medikamenten, da gibt es ja Fachleute für. Insofern muss man ja auch finden. Wir können ja mal folgendes machen, dass du mit meiner Psychologin auch nochmal redest. Vielleicht hat die noch irgendeine Kontaktadresse oder ein Arzt oder weiß ich wer, der in deiner Gegend auch wohnt, mit dem du dich dann in Verbindung setzen könntest. Okay. Ja. Alles Gute, von Herzen. Ja, ich danke dir. Jetzt bin ich eigentlich ganz neugierig, wer du bist, aber das will ich jetzt nicht fragen, weil das für deinen Job nicht gut ist. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Sandy! Die muss ich jetzt hier drücken, auf der Nummer 7. 23 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Sandy. Hi. Was ist denn dein Thema? Mein Thema, ich bin tierisch verliebt in einer Person, beziehungsweise in einem Busfahrer. Hatte ich das nicht schon mal vor einer Weile? Das war, glaube ich, ein Schaffner. Ein Schaffner irgendwo in Ostdeutschland. Aha. Nein, ich hatte auch einen Busfahrer. Hatte ich nicht mal einen Busfahrer hier? Ich weiß nicht mehr genau. Du bist in einen Busfahrer verliebt. Ja, und ich denke mal, das weiß er auch. Sagen wir mal so. Wir haben gemeinsam einen Freund. Ich habe ihn durch einen Freund kennengelernt. Und dann hatten wir uns auch getroffen und all sowas. Achso, du hast ihn nicht im Bus kennengelernt? Nein. Ach, wie schade, das ist doch romantisch. Nicht wirklich im Bus. Er hat jetzt mal gesagt, ich soll mal mit einsteigen, den und den Bus, den er halt öfters mal fährt. Ist das ein Linienbus, den er fährt, oder ein Reisebus? Ein Linienbus. Ein Linienbus. Aber da müsstest du doch sehr oft jetzt, seitdem du verliebt bist, Bus fahren. Ja, hör mal zu, das kommt ja noch. Erzähl mal, genau. Also, dadurch, dass wir uns halt öfters auch getroffen haben, also war praktisch... Ja, das kann man praktisch sagen, einmal im Monat bei mir halt. Bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause, ja. Mit dem Bus? Nein, natürlich nicht mit dem Bus. Nein, halt der Busfahrer allein, also die Person halt alleine. Ja. Und von mir aus kam da halt ein bisschen mehr rüber. Und ich weiß halt einfach nicht, woran ich bin bei ihm. Weil ich hatte ihn auch schon... Frag ihn doch mal einfach. Ja, das habe ich ja getan, aber er sagt ja. Er sagt gar nichts. Mhm. Ist es denn irgendwie wichtig, dass er, weil du es so gerade am Anfang so dargestellt hast, so du hast das Gespräch so begonnen, ist es wichtig, dass er Busfahrer ist oder ist es einfach nur seine Berufsbezeichnung? Das ist die Berufsbezeichnung, aber das kommt ja noch ganz schlimmer. Weil dadurch, dass ich halt verliebt in ihn bin und praktisch nicht weiß, woran ich bin, bin ich schon so weit, dass ich jetzt einfach, also ich weiß ja, welche Busse mir fährt und welche nicht. Schon, sag ich mal, Paranoia habe, dass ich einfach in einen Bus einsteige oder schon gucke, ob er jetzt da drinnen sitzt oder nicht. Und, Also du fährst viel Bus und bist jetzt süchtig nach Busfahren fast. Ja, auch. Wie viele Stunden am Tag fährst du denn Bus? Sehr oft. Sehr oft. Hast du denn so viel Zeit auch, Bus fahren zu können? Ja, habe ich auch. Hast du auch? Ja gut, aber du weißt ja doch mittlerweile genau, welche Routen er fährt. Ja, das weiß ich, aber ich wohne ja gerade in einer großen Stadt und halt nicht gerade da, wo er diese Linien fährt. Ach so, das heißt, du hast aber eine lange Anfahrt, bis du dann dahin kommst, wo er fährt. Ja, stimmt. Aber das will ich ja auch gar nicht. Bloß die Sache, wo ich jetzt halt angerufen habe, ist, dass er mir praktisch nicht sagen kann, was ich für ihn bin. Ob ich jetzt nun praktisch eine Bettgeschichte für ihn bin oder eine gute Freundin oder eine Bekanntschaft oder wie auch immer. Also Bettgeschichten gab es auch schon. Nicht nur übers Wetter euch unterhalten. Nein. Nee. Und ich habe auch schon... ich habe auch schon anonyme SMS bekommen. So, man muss ich mich nicht verarschen lassen. Er will halt nur mit mir ins Bett steigen und sowas. Naja, und ich natürlich, wie ich bin... Hab so ein bisschen gedacht, okay, dadurch, dass er sich halt so wenig meldet und wenn er dann hier ist, praktisch passiert halt nur das eine, kann man so sagen. Ach so, das ist eine reine Sexbeziehung. Ich weiß es nicht. Ja, offensichtlich. Ich habe ihm, die Mails, die ich bekommen habe, praktisch gezeigt. Und er meinte, nee, das ist gar nicht so und... Sandy, wie lange läuft das denn mit dem Herrn Busfahrer jetzt schon so? Fast 4 Monate. 4 Monate. Und immer wenn er zu dir kommt, wie oft kommt er in der Woche zu dir? Einmal im Monat. Einmal im Monat? Ja. Das ist nicht viel. Nee. Und einmal im Monat, wenn er dann kommt, dann... Ja, dann essen wir was zusammen, ich koche was. Und dann kommt er auch. Ja. Ne? Ja. So ist es dann. Ja, er ist auch da. Er fragt halt immer, ja, ich habe dich vermisst und kann ich dich wieder mal besuchen kommen? Ich natürlich... Hat er denn eine Freundin? Ich weiß das nicht. Weißt du nicht? Hast du denn seine Adresse auch und seine Telefonnummer? ich habe seine Telefonnummer und ich habe ihn auch schon, dadurch, dass ich seine Adresse rausgefunden habe, über Umwege, sag ich mal, ihn auf einen 7 Seiten langen Brief geschrieben, wo ich halt praktisch meine Gefühle offenbart habe. Aber da kam auch gar nichts zurück. Da kam nichts zurück. Du hast ihm also eine große Liebeserklärung gemacht, das kam nicht zurück. Ja. Wie alt ist er? Du bist 29. Du bist 23, also 29. Wenn du dann in seinem Bus sitzt, dann sieht er das doch, ne? Wie reagiert er denn darauf? Da sitze ich ja nicht drin. Ich habe es einmal getan. Achso, ich dachte, du würdest dann auch in seinem Bus mit hin und her fahren. Nee, das traue ich mich gar nicht. Ach, Sandy, das hört sich aber alles nicht doll an, will ich dir ehrlich sagen. Nee, ich glaube, klar. Du bist für den so ein kleines Sexmäuschen, wirklich. Ja, das weiß ich ja nicht, das ist es ja. Er meinte immer, er streitet das ab. Ja, aber wenn ihr euch nur einmal im Monat seht, was ist denn das für eine Beziehung? Was steckt denn da für eine Verliebtheit hinter? Ich würde sagen, nein, keine Verliebtheit steckt dahinter. Ja, klar. Da müsste der doch viel interessierter sein. Dann müsste er dich auch mal einladen zu sich nach Hause und man macht am Wochenende was. Ein Busfahrer ist ein vielbeschäftigter Mann, aber er hat ja auch Freizeit. Ja, klar. Also, Sandy, da würde ich jetzt aber schnell die Notbremse ziehen. Ja, ich weiß. Ich habe ihn jetzt auch schon mal sich voll bombardiert, sag ich mal, mit SMS, so kleine Gedichte und du halt auch einfach so ganz normale, worum er sich halt nicht mehr meldet. Und er meldet sich nicht, ne? Nee, gar du gehst nicht. Ihm wahrscheinlich direkt auf die Nerven. Ja, auf die Nerven gehst du ihm, Sandy. Ja. Du musst jetzt einen Rückzieher machen. Du sagst dich so lange. Ja, aber du machst dich lächerlich als Frau, als junge Frau. Ja. Du kriegst doch noch andere Busfahrer. Nee. Ach, klar. Nimm einen LKW-Fahrer, die sind noch herber und derber drauf. Ehrliche Häute sind das. So einen guten Brummifahrer. Klar, bloß der ganze Tag dreht sich praktisch nur noch um ihn. Ja, aber da hast du dich jetzt aber auch schön rein. Meine Tochter dadurch bin ich ziemlich... Wie, du hast doch ein kleines Kind? Ja. Wie alt ist die denn? 3 Jahre. Ah, ja. Ungerecht gegenüber. Ja, siehst du, so weit darf es aber jetzt nicht kommen. Ne? Du hast dich da ganz schön reingesteigert, glaube ich. Zu doll. Zu doll. Zu krass alles. Also, wir wissen beide jetzt Bescheid, du auch, und jetzt musst du handeln. Ja, wie denn? Also, das sagt sich so leicht mal. Ich sag mal, ich will ihm heute nicht, ich rufe ihn nicht an. Ja. Ich meine, er geht ja sowieso nicht ans Telefon ran. Ja. Das sagt sich alles immer so leicht, und das ist schwer zu tun. Ja. Aber auch du musst manchmal schwere Dinge tun. Ja. Und jetzt ist so ein Punkt angelangt, wo du es tun musst. Ja, ist klar, aber ich bin auch früher schon ziemlich oft enttäuscht worden. Und jetzt kommt es nochmal. Jetzt kommt es nochmal. Bin mal mit dem Leben oft enttäuscht. Aber du bist ja mal jung an Jahren, und da kommen auch noch viele tolle Sachen auf dich zu. Ja. Und lass deine schlechte Laune nicht an dem Kind aus. Ne? Das ist ja dann reichlich beknackt. Mhm. Ne? So, Sandy, dieses Gespräch beenden wir jetzt. Ich möchte, dass du die nächsten Tage keinem Busfahrer dieser Welt mehr irgendwas mailst und keine Briefe mehr schreibst. Aber er hat ja noch Sachen von mir. Soll ich ihm jetzt einfach mal schreiben, dass ich mal meine Sachen Was hat er denn für Sachen? Er hat noch CDs von mir. Wie viel denn? 3. Naja, das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Nee, ist klar. Ne? Ist klar. Also die CD, lass erstmal CD jetzt sein. Vielleicht, wenn er ein bisschen anständiger Kerl ist, schickt er die CDs noch vorbei. Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Und da meinte er halt, ich soll nicht rumspinnen. Siehst du, du machst jetzt überhaupt gar nichts mehr. Schweigen ist jetzt Gold. Ja. Ne, Sandy, in diesem Sinne. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Die jungen Mädchen. Die jungen Mädchen. Holger, 31, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Erstmal möchte ich ganz kurz erwähnen, dass deine Sendung eigentlich einen ganz anderen Sendeplatz verdient hätte. Aber das ist so mein Problem. Ja, das ist ja nett von dir. Und zwar geht es um das Thema Zeugungsunfähigkeit. Mhm. Ich bin schon seit mehreren Jahren mit meiner Verlobten zusammen. Mhm. Und mittlerweile, jetzt wurde an mich herangetragen, dass ich mich mal zu einem Facharzt begeben soll. Warum? Weil ihr es ein paar Mal versucht habt und weil wir mittlerweile immer noch kinderlos sind. Ihr wollt Kinder haben? Ja, selbstverständlich. Mhm. Nicht nur eins, vielleicht auch noch ein paar mehr. Mhm. Ja, und das ist das Problem, dass es bis jetzt halt noch nicht geklappt hat. Mhm. Und jetzt wurde halt die Bitte an mich herangetragen, dass ich mich mal zu einem Facharzt begebe. Von wem? Von meiner Verlobten. Von der Verlobten. Aber ihr wolltet jetzt auch die Kinder schon haben, noch bevor ihr geheiratet habt? Ja, selbst. Ja, sicher. Ja. Naja, ist ja okay. Mhm. Ich frage nur. Hast du denn schon einen Arzttermin absolviert? Nein, bis jetzt noch nicht. Das ist jetzt gerade das Problem. Mhm. Also ich habe eigentlich nicht das Problem mit dem Arzttermin, sondern eher eigentlich mit dem Ergebnis, was eventuell negativ ausfallen könnte. Eventuell, aber es kann ja eventuell auch an deiner Verlobten liegen. Das wäre denkbar möglich, ja. Ja, ich meine, das heißt, sie sollte vielleicht auch mal zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Ihr solltet beide zu einem Arzt gehen, um einfach Gewissheit zu haben, was da los ist, um Klarheit zu gewinnen. Ja, ich nehme mal an, das hat sie schon getan. Warum fragst du sie denn nicht danach? Also ich denke mal, sie war schon dabei, weil das kam eigentlich nicht nur von ihr, auch von ihrer Frauenärztin. Mhm. Aber da redet man doch eigentlich offen drüber in einer Partnerschaft. Nach dem Motto, pass auf, ich war beim Frauenarzt, sie hat das und das zu mir gesagt, jetzt bist du am Zug. Das hat sie ja nicht so... So war es auch im Prinzip. Mhm. Also sie hat schon gesagt, dass ihre Frauenärztin im Prinzip mir eine Überweisung geben wollte zum Facharzt. Mhm. Wie die Frauenärztin wollte ihr eine Überweisung geben? Ich verstehe. Mhm. Ja, Holger, jetzt musst du zum Arzt. Klar, klare Sache. Und wenn das Ergebnis negativ ausfällt, ja, dann fällt erstmal eine Welt zusammen. Ne? Dann fällt eine Riesenwelt zusammen und genau das ist das Problem. Mhm. Aber das ist auch noch keine Katastrophe, will ich dir gleich sagen. Also ich habe mit diesem Arzttermin eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Eher mit diesem... Mit dem eventuellen Ergebnis, ja. Gutachten. Mhm. Und wenn da ein negatives Gutachten käme, also ich glaube, so wie ich das jetzt einschätze, dann wäre ich im höchsten Grad suizidgefährdet. Und das ist eigentlich jetzt genau der Punkt, dass ich jetzt nicht genau weiß, was ich machen soll. Also Holger, jetzt mal eins machen. Gehe oder nicht? Ja, also ich finde schon, da ihr ja eine Gewissheit haben wollt und deine Freundin das ja offensichtlich auch wünscht, dass du dich schon ärztlich untersuchen lassen solltest. Mhm. So, jetzt, das heißt, ich plädiere schon für einen Arztbesuch. Ja. Nur ist ja immer noch nicht klar, was dann rauskommt. Wir spielen mal den schlechtesten Fall durch, dass ein Ergebnis herauskommt, dass du nicht zeugungsfähig bist. Mhm. Dann sagst du gerade zu mir, das wäre für dich ein solcher Schlag, dass du im höchsten Grade suizidgefährdet wärst. Ja, das würde mich garantiert vom Sockel reißen. Ja, das ist auch verständlich im ersten Moment, aber es ist reichlich bescheuert, reichlich bescheuert, Holger, überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, sich deshalb das Leben zu nehmen. Aber ohne Diskussion, wirklich, das finde ich unter aller Kanone, überhaupt so etwas auszusprechen. Ich kann das verstehen, wenn man den großen Wunsch nach Kinder hat und das funktioniert dann nicht, dass das ein herber Schlag ist und dass man das nicht so leicht wegstecken kann und sich auch eine ganze Weile für braucht. Aber das eigene Leben damit dann deshalb wegzuschmeißen, das darf man überhaupt nicht denken eigentlich. Und dann kann man ja auch noch über viele andere Alternativen, ich meine, das müssen wir jetzt nicht machen, weil es noch gar nicht, das Resultat liegt ja gar nicht vor. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, ihr könnt ja Kinder adoptieren. Ja sicher, aber das Einzige, wo ich mich momentan dran festhalte, sind eben eigene Kinder und das ist halt das Problem. Mhm. Warum hältst du dich denn so gezielt und fixiert daran fest, an dem Kinderwunsch? Ja, es gibt eigentlich für mich nur zwei Sachen. Das eine ist die Musik. Ich mache nebenbei noch Musik. Mhm. So amateurmäßig. Mhm. Das ist der eine Punkt, der mich hält. Und der andere sind halt eigene Kinder. Mhm. Und verstehe mich nicht falsch, Holger, dass ich das irgendwie so wegwischen will und sage, das ist Larifari, das ist Pipifax. Es ist sicher schon ein Schicksalsschlag auch. Aber es gibt weitaus schlimmere und viel dramatischere Schicksalsschläge, die Menschen ereilt haben. Und die ziehen dann auch nicht den Schwanz ein und bringen sich um, sondern machen das Beste aus ihrem Leben. Und das musst du dann auch machen. Du musst dann mit deiner Freundin zusammen das Beste daraus machen, aus der Situation. Und dich auch mal... Bitte? Das ist natürlich richtig. Ja, aber du musst dich mit dem Gedanken zumindest schon mal so ein bisschen befassen, damit, wenn es denn so kommen sollte, was wir ja alle gar nicht wissen, du nicht den Oberschock deines Lebens kriegst da in der Arztpraxis, falls man dir so etwas sagt. Aber wie gesagt, wir wissen es ja noch gar nicht. Ja, ich wollte im Prinzip nur mal so eine kleine Rückendeckung haben. Also von mir aus gesehen ist es sehr schwer, zu dem Arzt zu gehen. Mhm. Weil ich mich also vor einem negativen Gutachten da irgendwo es führt überhaupt keinen Weg mehr dran vorbei, dahin zu gehen, weil deine Freundin hat sich offensichtlich untersuchen lassen, ihr habt einen großen Kinderwunsch und ja. Letztendlich erwartet sie das ja von dir, um für sich auch Klarheit zu finden. Mhm. Ne? Und wenn du es nicht machst, dann schwebt das immer so im Raum und vielleicht hat es ja auch ganz andere Ursachen irgendwie und das ganze Problem löst sich auf durch eine entsprechende Diagnose. Ich weiß es ja nicht. Das ist natürlich auch möglich. Mhm. Aber das andere ist eben auch möglich. Mhm. Und daran musst du halt auch zumindest mal denken. Ja. Wenn du das gemacht hast, Holger, versuch doch nochmal, mich würde das sehr interessieren, wie das Resultat ausgegangen ist, versuch doch nochmal hier durchzukommen und ich würde mich gern mit dir nochmal unterhalten. Mhm. Können wir mal so verbleiben? Ja, können wir machen. Dann wünsche ich toi toi toi und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal sprechen. Das werden wir machen. Ja, alles Gute. Alles klar. Tschüss, Holger. Okay, dann Dankeschön, ne? Tschüss, Holger. Tschüss. 1.35 Uhr. Auf die Sekunde. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine freie Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden mit jedem Thema, über das ihr gerne hier bei mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und als nächste begrüße ich herzlich Deborah, 21 Jahre und auch Sascha, 20 Jahre, ist auch in der Nähe. Ja, hallo. Jetzt habe ich erst Deborah dran. Genau, richtig. Hallo Deborah. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts. Um was geht's? Was ist dein Thema? Also, ich bin mit meinem Freund, der jetzt gerade hier neben mir sitzt, 2,5 Jahre zusammen. Mit Sascha. Genau. Mhm. Und wir haben heute Abend einen kleinen Streit, kann man es nicht nennen, eine kleine Diskussion gehabt. Und dann haben wir beide festgestellt, dass irgendetwas in der Beziehung nicht so ganz in Ordnung ist. Und dann haben wir auch beide rausbekommen, dass wir uns beide in einen anderen verliebt haben. Also er in eine Freundin von mir und ich mich in einen Freund von ihm. Mhm. Das habt ihr heute Abend gerade rausgekriegt? Ja, und wir sind jetzt schon die ganze Nacht darüber am Reden und ich kann auch gar nicht schlafen. Ich muss morgen früh wieder um 5:30 raus. Mhm, du Arme. Bisschen schlimm, ja. Mhm. Aber jetzt wollten wir halt mal eine objektive Meinung einholen, weil wir wissen einfach nicht weiter, was wir machen sollen. Also wir wollen uns auf keinen Fall eigentlich nicht trennen, weil wir uns noch beide sehr lieben, aber bei den anderen ist es auch Liebe. Also läuft denn da schon was? Nee, überhaupt nicht. Es ist nur eine Kopfgeschichte. Ja, bis jetzt schon. Wissen die anderen denn von ihrem Glück? Nein, die wissen noch nicht. Ach, die wissen das gar nicht? Nein, nein. Und ihr habt euch das heute Abend gestanden, dass du, Deborah, eigentlich in den verliebt bist? Und Sascha hat gesagt, ja, eigentlich habe ich mich in die verguckt. Ja, nicht eigentlich. Also wir lieben uns beide ja auch noch. Das ist es ja. Mhm. Also wenn ich sagen würde, ich liebe Sascha nicht mehr, dann wäre für mich die Beziehung auch gelaufen. Aber das ist ja nicht der Fall. Und das macht die Sache ja auch so schwierig. Also die anderen, das andere hat ja noch gar keine Realität, nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist halt schon was und also im Kopf da und ich denke halt auch an den anderen, wie es jetzt bei Sascha ist mit meiner Freundin, weiß ich es nicht. Also das Komische ist auch, ich bin überhaupt nicht sauer darüber, weil ich ja auch die gleiche Situation im Moment... Bist du auch nicht eifersüchtig? Nein, nicht direkt. Also das kann ich nicht beschreiben. Also es hört sich jetzt vielleicht an, als wäre da gar keine Liebe mehr, aber das ist doch so. Wir können uns auch ein Leben ohne einander nicht mehr vorstellen eigentlich. Wann hast du das denn bemerkt, dass du in diesen anderen Mann verliebt bist oder dass du da was empfindest? Also ja, ich habe schon vorher ein bisschen immer gedacht. Also ich habe immer versucht, ihm ein bisschen zu gefallen, denke ich. Also es wird mir jetzt erst so bewusst. Und das ist bei mir jetzt vielleicht so 3-4 Wochen her. Wir waren auch zusammen mal weg und da hat sich das dann ein bisschen... verstärkt. Mhm. Jetzt gib mir mal den Sascha, wir machen mal so hin und her. Du bist gleich. Alles klar. Bis gleich. Hallo. Sascha, also soweit die Vorinformation, frage ich jetzt auch an dich, seit wann weißt du das für dich, dass du in dieses andere Mädel dich verguckt hast? Ja, das ist ja witzig, das waren auch ungefähr 3-4 Wochen. Mhm. Und möglicherweise war es sogar dieselbe Gelegenheit. Mhm. Wie dieselbe Gelegenheit? Ja, wir waren alle zusammen. Ach so. Mal weg und wahrscheinlich passiert so. Mhm. Und was ich ja sehr erstaunlich finde, ist, dass ihr euch das heute Abend nun beide gleichzeitig offenbart habt. Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich. Im Rahmen eines Streites, ne? Es ging am Anfang um was anderes wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben beide gemerkt, dass wir beide etwas unzufrieden waren und haben dann versucht, darüber zu sprechen, aber dass dann tatsächlich das ans Tageslicht kommt. So, jetzt Hand aufs Herz. Was empfindest du wirklich Deborah gegenüber? Also sie ist meine absolute große Liebe, ganz klar. Sie ist eine absolute große Liebe. Wie kann man sich denn dann in jemand anderen vergucken? Das verstehe ich ja auch nicht. Das weiß ich nicht. Könntest du dir denn vorstellen, wenn dieses andere Mädchen jetzt auch so empfinden würde wie du, dass du da auch noch einen Schritt weiter gehst? Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dann nicht mehr mit Deborah zusammen. Nee, lass mal Deborah mit raus. Ich frag mal. Das könntest du dir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Also auch, du kannst dir auch vorstellen, mit dem Mädchen zu schlafen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ist das auch so eine, vielleicht irgendeine geheime Sehnsucht in dir, das mal zu machen mit dem Mädchen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie ist die Sexualität zwischen dir und Deborah? Also ich bin absolut zufrieden. Absolut zufrieden. Das heißt, du hast auch guten Spaß daran. Absolut. Jetzt gib mal Deborah nochmal. Ja. Hallo. Deborah, absolut Kompliment, ne? Absolut zufrieden. Und er sagt, du bist seine ganz große Liebe. Aber dennoch ist jetzt was anderes im Spiel. Ja, sicher. Also es ist bei mir ja auch genauso. Also du bist mit der Sexualität auch, mit eurem Sex auch zufrieden? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du würdest aber mit dem anderen auch, du wirst bei dem auch nicht Nein sagen? Nee, also nur wenn ich dann nicht mehr mit Sascha zusammen wäre. Also so eine Sau, sag ich mal, wäre ich dann auch nicht. Also für mich müsste dann die eine Sache erledigt sein. Und ich habe mich schon ein bisschen mies gefühlt, weil ich das ja jetzt eine Zeit lang vor ihm geheim gehalten habe, sozusagen. Und da habe ich mich schon so gefühlt, als würde ich ihn aber lieben. Dass jetzt so etwas interessanterweise auch parallel bei euch aufgetreten ist, zeugt ja davon, dass da irgendetwas nicht so ganz stimmig ist, sage ich mal. Ja, ich sage nicht, dass da etwas nicht in Ordnung ist, sondern etwas, da ist etwas nicht stimmig. Ne? Ja, ich denke auch. Also und wir haben auch Tränen vergossen heute Nacht, also muss ich sagen. Aber wir wissen auch nicht, woran es liegt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns überhaupt nicht mehr sehen wollen oder so. Also ein Leben ohne ihn, wie gesagt, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber das klingt doch schon mal alles sehr, sehr nett und sehr innig, was ihr da beide sagt. Ja, eigentlich schon. Jetzt ist natürlich wirklich interessant, woher kommen diese anderen Sehnsüchte? Keine Ahnung. Es kann sein, weil es jetzt meine erste längere Beziehung ist, dass ich vielleicht auch mal was anderes haben möchte. Wieder andere Erfahrungen, gucken, ob es bei anderen Menschen genauso ist. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ja. Kann der Sascha mithören? Ja, der hört. Der hört mit, ja. Ihr seid ja wirklich so ehrlich miteinander und so aufeinander fixiert und offensichtlich scheint euch ja auch eine große Liebe zu verbinden. Was haltet ihr von folgendem Experiment, dass ihr diesen Vorstellungen, die ihr da habt, die ihr beide parallel entwickelt habt, mal ein bisschen Realität beimengt, dass ihr euch mal ein bisschen freien Lauf lasst. Das heißt noch nicht, dass ihr euch trennt. Ihr könnt wirklich zusammen sein. Ich spreche jetzt an auf eine sogenannte bisschen offenere Beziehung, um das mal auszuprobieren. Vielleicht ist es ja dann so, dass ihr sagt, nee, das ist es doch nicht. Mein absoluter Superstar ist Sascha oder umgekehrt Deborah. Ja, ich weiß es nicht. Also das ist ja die Zwickmühle. Wir wissen absolut nichts damit anzufangen. Ich finde es völlig in Ordnung, sowas zu machen, wenn man das mit offenen Karten macht. Und wenn ihr beide das absprecht und sagt, wir versuchen das ganz einfach mal, dann wäre das doch ein toller Weg. Ja, mal schauen. Nur was würden die anderen dazu sagen? Also sie wissen ja auch, dass wir beiden zusammen sind. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, mit dem anderen Jungen was anfange, denkt er sich doch auch, mein Gott, dann hat sie nach 2 Jahren eventuell, wenn es denn dazu kommen sollte, auch keine Lust mehr und dann läuft das gleiche Spiel wieder ab. Also das ist dann auch noch so eine Angst dazu. Das ist ganz seltsam. Also ich gebe dazu. Du musst natürlich, wenn du da irgendwas anfängst, das muss ja nicht gleich eine zusätzliche Beziehung sein. Man muss ja erstmal sich ein bisschen antasten. Dann musst du dem natürlich auch gleich rein Wein einschenken. Ja, sicher, klar. Also das, so ehrlich bin ich auch. Jetzt gib mir mal den Sascha, mal sehen, was er davon hält. Ist klar. Ja. Was hältst du von dem Vorschlag? Ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen Kribbeln im Bauch, wenn ich so daran denke. Kribbeln? Ein positives Kribbeln? Beides irgendwie. Weil also, ich habe das Gefühl, dass das auch ziemlich nach hinten losgehen kann. Ja, aber vielleicht würdet ihr dann über eure Situation auch eine größere Gewissheit bekommen. Ja, das stimmt schon, ja. Und wenn eure Liebe wirklich so groß und so stark ist, bin ich hundertprozentig sicher, dass das wieder sich zurückentwickelt und ganz auf euch konzentriert. Aber macht es nur wirklich mit ganz großer Offenheit gegenüber dem anderen. Ja. Bist du denn eifersüchtig auf diesen anderen Jungen? Also, ich habe mich selbst um mich gewundert. Ich bin eigentlich nicht eifersüchtig. Bist sonst aber ein eifersüchtiger Typ? Absolut. Absolut. Ja. Ich sag mal noch was ganz anderes. Ist so eine These, fällt mir gerade ein, während wir reden. Könnte es vielleicht sein, dass ihr beide euch wirklich so mega gut versteht, dass ihr... Ja, dass sich das so hinentwickelt hat zu einer bombendicken Freundschaft. Dass ihr vielleicht ein Leben lang super Freunde sein werdet, aber vielleicht nicht mehr ein Paar. Ja, das denkt man. Darüber haben wir tatsächlich auch schon nachgedacht. Also wir haben rausgefunden, dass wir wahrscheinlich immer Freunde sein werden. Mhm. Dass sich vielleicht so diese Liebesgeschichten in andere Bahnen entwickeln bei euch jeweils, aber dass ihr beide letztendlich immer zusammenbleibt. Das wäre ja auch noch ein Modell. Versucht doch mal dieses Experiment, was ich gerade vorgeschlagen habe. Vorsichtig, ne? Wenn ihr merkt, dass ihr euch unwohl beifühlt, sofort abbrechen. Du bist zögerlich, Sascha. Ich bin schon ein bisschen zögerlich. Ja, ich meine, es ist nur eine Idee. Redet mal drüber. Ich bin da froh, dass das überhaupt jetzt eine Idee jetzt mal da reingekommen ist. Also, habe ich wenigstens ein bisschen was, wo ich nachdenken kann. Auf jeden Fall ist es bedenkenswert, dass da solche Sehnsüchte entstanden sind bei beiden. Das deutet auf irgendetwas hin. Das müsst ihr rauskriegen. Viel Spaß beim Experimentieren, auf dass es gut geht. Tschüss, Sascha und tschüss, Deborah. Ja, tschüss. Alles Gute. Ich sage es ja, ich muss mich immer so anstrengen, wenn jemand Sascha heißt und wenn ich dann Tschüss sage. Tschüss, tschüss, tschüss, Sascha. Mit kleiner Pause dazwischen. Wen haben wir denn jetzt hier? Frauke, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Frauke. Mhm. Mhm. Ich möchte von dir heute Morgen die Erleuchtung kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, mehr oder weniger. Kann ich das? Vielleicht. Denn ich kriege zum Geburtstag, zu den letzten beiden Geburtstagen und auch zu Weihnachten, habe ich fast ausschließlich nur Kerzen von meinen Freundinnen, Verwandten und Bekannten gekriegt. Auch Leute, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, aber auch Leute, die mich eben sehr gut kennen. Nur Kerzen? Nicht nur Kerzen, nicht ausschließlich, aber schon ziemlich viele Kerzen. Mhm. Was sind für Kerzen? Welche Form, welche Farbe? Alle möglichen, auch Kerzenhalter, Kerzenständer. Würde ich spontan denken, Frauke ist eine romantische junge Frau. Ja. Stimmt doch, ne? Kann ja alles sein, natürlich. Doch, natürlich. Die gerne bei Kerzenlicht tolle Musik hört. Ja, auch. Träumt, kuschelt, wenn es denn möglich ist, ne? Ja, natürlich. Siehst du, schon durchschaut. Und die anderen sehen dich genauso wahrscheinlich. Ja, wenn ich dann nachfrage, weil irgendwann wird einem das dann schon auffällig oder unheimlich. Am ersten Mal habe ich gedacht, ja okay, ist egal. Und wenn ich dann nachfrage, dann sagen die, ja, ich sollte bitte nicht so viel in die Sachen rein interpretieren. Wie lange geht denn das schon so? Ein Jahr, zwei Jahre? Ja, zwei Jahre so, knapp zwei Jahre. Jetzt nochmal auf die Erleuchtung zurückzukommen. Was meinst du damit? Ja, ich möchte gerne wissen, woher das kommt, wenn ich eben meine Freundin frage, warum ich denn jetzt schon wieder Kerzen kriege und dann, ja, was weiß ich, sie wissen es nicht und ich sollte nicht so viel in die Geschenke rein interpretieren, sie würden sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ja, das ist vielleicht der Punkt, dass das alles faule Socken sind und die irgendwann mal mitbekommen haben, du magst ganz gerne Kerzen, da schenken wir der Frau eine Kerze, freut die sich. Oder hast du irgendwie so einen spirituellen Tick auch? Nee, ein bisschen esoterisch? Gar nicht. Gar nicht. Einfach, du findest Kerzen aber schon nett und gemütlich? Ja, natürlich. Aber wie normal eigentlich? Ja, normal. Also ich würde jetzt nicht sagen, mehr als andere Personen auch. Wie viele Kerzen brennen denn jetzt im Moment in deinem Zimmer? Keine. Nee, ich bin jetzt hier gerade unten. Ach so. Aber ich würde gerade sagen, wenn die Freundinnen sagen, sie haben sich eben keine Gedanken drüber gemacht, dann kommt das irgendwie aus dem Unterbewusstsein und gerade solche Sachen, die dann eben aus dem Unterbewusstsein kommen. Was kann man mit Kerzen denn noch machen, außer sie anbrennen? Ja, ich weiß es nicht. Nein, das ist jetzt nicht. Ob das eine Bedeutung hat? Nein, das ist jetzt zu schweinisch, da will ich jetzt gar nicht weiter auf. Ja, bitte. Nee. Auch was das für eine Bedeutung jetzt auf mich ist. Ich glaube, du darfst dir gar nicht so viel Gedanken machen. Ich glaube, es hat keine tiefen psychologische Bedeutung. Und der Schenker will dir wahrscheinlich auch nicht irgendwie seelenurtiefenmäßig irgendetwas signalisieren. Es ist vielleicht wirklich nur ein Unbedachtsein oder eine Fantasielosigkeit, Frauke. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Das ist wirklich auffällig, weil auch Tanten und mit Leuten, mit denen ich eben weniger zu tun habe, bei irgendwelchen Feiern, wo jeder dann liegt eben es ein wirklich, kleines Geschenk kriegt. Dann also liegt es wirklich daran, dass du eine Ausstrahlung hast, dass du gar nicht in dieses Jahrhundert passt, sondern aus dem 18. Jahrhundert kommst. Voller Romantik und Sensibilität. Und dann sagen alle, ach, die ist so süß, der schenkt mir eine wunderschöne Kerze, der kann sie träumen. Vielleicht liegt es daran. Ich kann dich ja leider jetzt nicht sehen, um das beurteilen zu können. Ja, nett. Aber doch, sowas habe ich dann auch gehört. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das dann alles so gut ganz glauben kann. Weil also, ich dachte, das hätte jetzt eine wirklich tiefere Bedeutung. Nein, hat's nicht, glaube ich nicht. Sage ich jetzt mal ganz radikal. Und wenn es dir zu sehr auf die Nerven geht, dann sag denen ganz einfach, bitte das nächste Mal keine Kerzen. Ich habe für die nächsten 10 Jahre genug Kerzen im Keller, das langt mir. Ja. Ne? So musst du dann würde ich mir gar nicht große Gedanken drüber machen. Ja, gut. Zergrübel dir nicht das Gehirn. Ja, danke. Tschüss, Frauke. Alles klar. Wann musst du morgen früh raus? Wann musst du morgen früh raus? Ja, so gegen 5:45 müsste ich dann aufstehen. Ich bewundere euch alle wirklich, die ihr um diese Zeit vor dem Fernseher oder vor dem Radio sitzt und so früh raus müsst. Ich könnte das nicht. Bist du nicht völlig fertig morgen früh dann? Oh nö, für dich nehme ich das ja gerne. Ah, ja. Ja. Überzeugt. Mhm. Tschüss, Frauke. Alles klar, tschüss. Bettina Böttinger. Nee, Bettina Böttinger ist es nicht, nur Bettina. 37, könnte aber hinkommen. Bettina, guten Morgen. Hi, Domian. Dein Thema? Mein Thema ist, ich wollte mit dir reden über eine Stinknase. Eine Stinknase? Ja, du sagst I, aber es ist eine ziemlich schlimme Krankheit. Ich weiß, aber ich habe es einfach mal im Kino mitbekommen und daher weiß ich, was das bedeutet. Im Kino? Ja, es saß neben mir jemand, der hatte sowas. Ja, nur das Problem, also es geht jetzt hier nicht um mich, sondern um meinen Mann, der darunter leidet. Mhm. Und es ist aber so, dass ich das selbst nicht wahrnehmen kann. Also ich als, der um ihn rum ist. Also nur er nimmt das nur wahr. Ist halt so, dass er, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Moment mal, also dann habe ich mich vielleicht auch falsch, habe ich das nicht richtig eingeordnet in dem Kino. Das war wirklich ein Mensch mit einer offensichtlichen Nasenkrankheit und er stank so unglaublich, dass ich mich wirklich weggesetzt habe. Nee, das ist halt hier nicht der Fall. Aha. Ist halt so, dass er nichts mehr schmecken kann. Also er hat keinen normalen Geruchs und kann auch Geruchssinn und kann auch, das Schmecken ist halt weg. Mhm. Also er riecht nur diesen übel, hat halt nur diesen üblen Geruch in der Nase. Und jetzt waren wir halt schon bei verschiedenen Ärzten gewesen. Und es ist so, dass ihnen jeder sagt, sie müssen damit leben. Aber so über Literatur, und ich habe mich dann mal so ein bisschen kundig gemacht und versucht, sich da weiterzubilden und irgendwie rein zu verdenken, habe ich halt gelesen, dass es Hilfe gibt. Aber wir sind halt noch nicht an diesem richtigen Arzt, der sich da richtig mit auseinandersetzt, geraten. Das ist halt unser Problem. Wie ist das denn entstanden? Hat man da eine Theorie? Nee, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Eines Tages aufgetreten. Plötzlich? Ganz plötzlich, ja. Und er kann sich wohl helfen in dem Moment, wenn es kommt, dann geht er ins Bad und spült seine Nase, also er macht sich so Wasser in die Hand, so die Handflächen zusammen und zieht dann Wasser durch die Nase. Was ist auch total unangenehm ist, man weiß es ja, wenn man, was weiß ich, im Schwimmbad ist und kriegt Wasser in die Nase, ne? Ja, das kann man auch trainieren, das mache ich auch, wenn ich erkältet bin, mit Salzwasser. Ja, das macht er halt. Ja, ja. Ja. Aber das hält einen gewissen Zeitpunkt an und dann ist es halt wieder da. War das denn, war das ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, wo er war? Ja, Hals-Nasen-Ohren-Arzt und über Neurologe sind wir gegangen, ob vom Gehirn irgendwas kommt. Und die konnten das nicht richtig weiter erklären? Nee, es ist halt festgestellt worden, dass es diese Stinknase ist, diese Ozena. Und es könnte halt nicht geholfen werden. Aber ich habe mich halt belesen und es kann wohl was gemacht werden, aber... Also, das ist immer interessant, wenn ihr euch mit solchen Dingen hier an uns wendet, weil in der Regel immer was dabei rumkommt. Mit Sicherheit, mit großer Sicherheit, ich weiß nicht, wie sehr das verbreitet ist, aber es wird sicher schon verbreitet sein, wird irgendjemand jetzt zuschauen, zuhören? Ich glaube 1 oder 2%. Naja, aber immerhin, ne? Immerhin. Das sind, auf Deutschland bezogen sind das schon sehr viele Leute. Oder auf die Schweiz und Österreich, die uns ja auch sehen. Ich bitte euch, wer mit diesem Krankheitsphänomen Erfahrung hat, meldet euch bitte bei uns. Wir können uns vielleicht hier in der Sendung auch nochmal unterhalten oder wir stellen dann direkt einen Kontakt zu Bettina her. Ihr könnt heute anrufen, ihr könnt morgen anrufen, wir können uns übermorgen in der Sendung unterhalten, weil wir morgen ein festes Thema haben, dann geht das nicht. Und der Arzt hat ihn auch nicht weiterverwiesen an irgendwelche anderen Fachleute. Das finde ich ein bisschen sehr seltsam, ja. Also ich kenne mich da nicht mit aus, ich gebe das jetzt weiter an euch, die Zuschauer und Zuhörer und vielleicht, ich bin sicher, wir kriegen Informationen zusammen, Bettina. Mhm. Ja? Also du wirst von uns hören. Diese Nummer, wo ich jetzt angerufen habe, ne, da bin ich normal nicht erreichbar, weil ich bin auch im Dienst und da bin ich halt nicht immer. Pass auf, dann wird meine Redaktion dich gleich nochmal anrufen. Dann ja, könnt das wäre eh meine Privatnummer. Genau, dann könnt ihr die austauschen gleich. Mhm. Also leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss, Bettina. Tschüss, ciao. Matthias, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Matthias. Matthias, Jürgen, ja, wir haben schon mal zusammen gesprochen. Ist das wahr? Ja, und zwar geht's darum, muss ich erstmal fragen, kennst du Andreas Dürr, kennst du? Ja, klar. Last ja, ja, also persönlich kenne ich ihn nicht, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Kennst du die Last Story von ihm auch? Die kommt Samstag rein, wie immer. Habe ich noch nie gesehen, nee. Ich kenne nur seine Talkshow. Wie von Kai Pflaume, nur die Liebe. Mhm, mhm. Und ich war vor einiger Zeit mal auf der Flirtline. Mhm. Das ist aber einmalig eigentlich gewesen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, hat ziemlich schnell geklappt. Mhm. Und Bilder hin und her getauscht. Und dann auf einmal habe ich von der Last Story einen Anruf bekommen. Wie das dann eben so ist. Mhm. Man ist eingeladen. Mhm. Ne? Und ich dachte, Mensch, wer ist das? Mhm. Ja, nee, dürfen wir nicht verraten, ist eine Überraschung. Mhm. Ich denke, ja Mensch, ich würde das aber gerne wissen. Mhm. Ja, haben sie mir aber nicht verraten. Mhm. Ja, und dann habe ich so verschiedene Personen oder so gefragt. Keiner gibt das natürlich zu. So, dann habe ich mit der Person gesprochen, Janine heißt sie. Und die du auf der Flirtline kennengelernt hast? Die ich auch auf der Flirtline kennengelernt habe, ja. Nee, das war ja eigentlich ganz anders. Die rief mich ja an, denn und fragte, war denn irgendwie was heute oder gestern? Ich sag, nö, eigentlich nicht. Ne? Weil ich habe mich da natürlich auch ein bisschen doof gestellt oder so. Mhm. Was ist denn da mit der Fernsehsendung geworden? Ja, die haben mich angerufen und haben gesagt, dass ich in 2 Wochen eingeladen bin. Ja. Also heute in einer Woche quasi. Achso, du warst noch gar nicht da. Ich war noch nicht da, nein. Und du weißt nicht, wer es ist? Ich weiß nicht, wer es ist, weil die mir das nicht verraten wollen. Also Janine ist es nicht, die du über die Flirtline kennengelernt hast? Doch, Janine ist das, die ich kennengelernt hatte. Nein, aber Janine wird es nicht sein für die Sendung. Nein, so wie sie es sagt, nicht. Nein, also du weißt... sie hat sich verraten, weil sie gesagt hat, als ich mit ihr telefonierte, wir haben ja auch Telefonnummern ausgetauscht, hat sie mich ja gefragt, war irgendwas heute oder gestern. Mhm. Und in der Zeit haben die mich ja angerufen da von der... Von also ist es Janine doch oder was jetzt? Ja, nehme ich an, dass die das ist. Ja. Weil sie ja, sonst fragt man ja nicht, war irgendwie was Besonderes gestern oder heute. Gut, und wo ist das Problem? Ja, das Problem ist ja nun, dass mein Neffe... Ne, ich habe ja noch einen Neffe, der ist 18. Ist mir klar, ja. Ja, ja, und der hat wohl, den habe ich das erzählt. Ja. Und der hat da eine SMS hingeschrieben, also über Handy. Ne? Und hat gesagt, ja, oder... Wo hat er die hingeschrieben? Ja, er hat da hingeschrieben, ja, hier ist die Last Story von Andreas Türk und melde dich doch mal. Und hat die da wohl irgendwie angerufen. Hm. Und dann hat er sich für die Redaktion ausgegeben. Da hatte ich aber absolut nichts mit zu tun. Und nun bin ich ja angemeierte und ich kriege hier die ganze Schuld. Und nun sind mit mir absolut nichts. Aber jetzt komm, du nicht, dass wir jetzt zu verwirrend erzählen. Also der Neffe hat diese Janine, die besagte Janine, angerufen und hat so getan, als sei er die Andreas Türk-Redaktion. Ja, genau. Was hat er denn Janine gesagt? Ja, er hat gesagt, ja, wie gesagt, eben sich vorgestellt für einen irgendwie Christian oder so und hätte gesagt, du hast dich beworben für den gewissen Matthias bei der Redaktion Love Story. Ja. Ja, und dann hat er sie eben ausgefragt und was weiß ich nicht alles. Was sollte denn dieser Anruf dann bei dem Mädchen? Wie nochmal bitte? Was sollte denn dieser Anruf bei dem Mädchen? Das weiß ich ja nicht. Ich war ja nicht dabei. Mhm. Das hat sie mir ja hinterher erst erzählt, dass mein Neffe sie da oder beziehungsweise ein Bekannter da angerufen hätte und ob ich was damit zu tun habe, weil sie hätte sich erkundigt. Also wir reden ja ziemlich wirr hin und her. Im Prinzip weiß ich gar nicht mehr, warum wir uns unterhalten. Warum unterhalten wir uns eigentlich? Nein, pass auf. Nein, das ging darum, er hätte da ja angerufen und sie hat mir die Schuld gegeben, dass das von mir kommt, ob ich ihn auf sie gehetzt hätte oder so, weil sie hätte sich erkundigt da bei der Love Story und da gibt's gar keinen Christian. Ja? Mhm. Und ich glaube, das interessiert kaum jemanden, was du jetzt erzählst, Matthias. Ich blick's auch nicht so richtig und du bist jetzt zu dieser Sendung eingeladen, geh einfach hin und guck, was auf dich zukommt. Ja. Du bist die Einladung, die stimmt aber, ne? Die Einladung stimmt auf jeden also, Fall. Also die Redaktion hat dich wirklich eingeladen und du lässt dich einfach überraschen. Ja, jetzt überleg doch nicht, wer was wo vielleicht gesagt hat und geh hin und guck, was dabei rumkommt. Ich bin aber trotzdem tierisch neugierig und keiner will sagen, wer überhaupt was und... Ja, wir werden das ja dann alle im Fernsehen verfolgen, der ein oder andere von uns und mal sehen, von wem Matthias da überrascht wird. Ja, positiv oder negativ. Toi, toi, toi. Ja, okay. Tschüss, Matthias. Alles klar. So, meine Lieben, in der Technik war Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema plötzlich verschwunden. Ich möchte mich mit Menschen unterhalten, die Angehörige oder vielleicht sogar ganz enge Leute plötzlich vermisst haben, die nicht wieder aufgefunden sind und die weggegangen sind und nicht wiedergekommen sind. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Um 1 Uhr sind wir morgen wieder da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.